Laut Meldungen aus Seoul veröffentlichten die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt des Park-Geun-Regimes, die rund 1550 Gesellschaften aller Kreise in Südkorea umfasst und die Organisation Bürgersolidarität zur Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, am 20. November jeweils eine Erklärung und einen Kommentar, in denen sie das Zwischenuntersuchungsergebnis der Staatsanwaltschaft über die Skandalaffäre von Park-Geun und Choi Soon-sil bekritteln und den sofort den Rücktritt von Park Geun-hye verlangten. Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori zufolge veröffentlichte die Gesellschaft der Rechtsanwälte Südkoreas am 22. November eine politische Deklaration und forderte darin, dass Park Geun-hye für den Missbrauch der Staatsgewalt die Verantwortung tragen und freiwillig zurücktreten soll. Die Gewerkschaft der Beamten Südkoreas machte bekannt, dass sie in den Streik für den Rücktritt von Park Geun-hye eintreten wird.